wieder. Florentin, the Gag Machine, Will und Stefan, Gag Revolver, Tietze, weil er hat nur Platz für 6 Gags. Es klang in der Generalprobe aber noch wesentlich enthusiastischer, mein Lieber. Du kannst dich einfach dann die gesamte Luft rausnehmen. So die Luft war super, die Luft war ganz toll, gefüllt mit, angereichert mit Gags, quasi übersättigt mit Gags. Und dann musste Florentin seinen Tee noch fertig machen. Jetzt ist die Luft einfach raus. Ja, ich brauche jetzt einfach immer einen Tee zur Aufnahme. Das ist einfach jetzt, das gehört jetzt dazu. Wenn du jetzt nicht ablieferst, ne? Du musst es abliefern. Der Tee muss es das gebracht haben, auf jeden Fall. Ich hatte eigentlich auch eine Anmoderation geplant. Das ist ja toll, dass du mir das einfach so aus der Hand reißt. Nee, ich wollte sagen, herzlich willkommen zu das Podcast-UFO, zur Folge 22,5. Mhm. Wahrscheinlich mit demselben Thema wie der letzten Folge. 23,5, ja. 23,5. Und hier ist Stefan Titze, der Mann mit so viel Selbstbewusstsein wie ein Gemüsespieß auf dem Grill. So, das war meine Anmoderation. Die Dankeschön. Ja, die hast du in der Generalprobe auch schon gehört. Ach so, so meinst du, oder was? Ich mein's eher negativ. Ich dachte, das ist wie, wenn du dir einen Grill vorstellst und da sind lauter saftige Steaks und ich Würstchen. Ich hab dir wie immer nicht zugehört und dachte mir, ich hau mal einen, hey, Dankeschön raus, um so ein bisschen Selbstbewusstsein auszustrahlen. Das ist gut, so kann man Mobbing auch direkt. Im Vegetarier-Schrank. Nee, so kann man Mobbing auch direkt entgegenstürmen, indem man sich einfach bedankt. So, danke, so nur halben Ohr zuhören. Ja, dankeschön, okay, ciao. Eigentlich ideal. Das kann man echt gut. Also, ich muss mich entschuldigen für uns beide. Wir hatten letzte Woche Internetprobleme. Wir wissen nicht genau, an wem es liegt. Ich habe eben einen Speedtest gemacht und hatte 776 Bits oder so pro Sekunde. Das ist nicht so viel. Also, vielleicht lag es an mir. Vielleicht ist irgendwas schiefgelaufen hier. Ja, finde ich interessant, dass du dich zuerst bei den Zuhörern entschuldigst und nicht, dass du die letzte Woche mich, glaube ich, 4,5 Stunden lang am Stück fertig gemacht hast. Wie kann man so dumm sein und seinen VPN-Server nicht aufmachen, wenn man aufnimmt? Wie kann man nur so dumm sein, seinen Browser offen zu lassen? Deine Impression von mir ist echt gut. Wie kann man nur, warst du schon jemals im Internet? Aua. Wie kann man nur so dumm sein, den Mail-Programm offen zu haben, wenn man einen Podcast aufnehmen will, ja? Das sind die 1:1 Zitate von Stefan Titze letzte Woche. Und jetzt, Entschuldigung, liebe Zuhörer. Nee, entschuldige dich mal ordentlich bei dir. Denn das ist nämlich das Thema der Folge. Leg ich jetzt mal Entschuldigungen. Fest. Entschuldigung. Ja? Es ist auch mal wichtig, auf Fehler zurückzugucken und zu sagen, hey, da habe ich was falsch gemacht. Und einfach Entschuldigung zu sagen. Einfach zu sagen, sorry. Ups. Okay. Also es tut mir wirklich leid, dass ich letzte Woche dich 3 Stunden am Stück angeschrien habe, weil ich dachte, dass du so ein großes Internet-Rollenspiel spielst und deswegen die Folge nicht gut wurde, weil du Internet und du das gespielt hast. Und das war mein Fehler und ich entschuldige mich. Lecker. Das ist wie bei Kindern, die man dazu zwingt, sich zu entschuldigen, wo man dann auch sagt, ja, jetzt gib ihm auch die Hand. Gib ihm auch die Hand, so als wäre das dann, dann hat man sich wirklich entschuldigt. Weil man auch merkt, dass es nicht den Effekt hat, den man wollte. Ne, man zwingt ein Kind, sich dazu zu entschuldigen, merkt dann aber, das hat überhaupt keinen Effekt. Und dann sagt man, ja, dann gib ihm halt nochmal dein Federmäppchen jetzt. So, damit man einfach irgendwas hat. Aber damit irgendwas Objektives geschehen ist in der Welt. Ja, genau, das ist wirklich interessant. Du hast ja letztens, lass uns mal ganz kurz über Gags reden, weil du hast ja letztens gesagt, als wir über Träume gesprochen haben, dass du von einem Gag geträumt hast, von dem besten Gag aller Zeiten, dann hast du den dann aufgeschrieben in der Nacht, bist aufgewacht und hast gemerkt, dass es nur Schwachsinn war und der Gag überhaupt nicht lustig war. Jetzt habe ich letztens einen Sketch geträumt und wir schreiben ja gerade Sketche zusammen, also wir sind ja professionelle. Also wir schreiben Sketche, ich weiß nicht, was du da bis jetzt geschrieben hast, ob das man schon als Sketch bezeichnen kann. Aber du hast auch willst du dich nächste Folge wieder entschuldigen müssen? Willst du, dass sich das jetzt wiederholt? Entschuldigung. Auf jeden Fall habe ich einen Sketch geträumt und ich möchte jetzt einfach mal ganz kurz den dir vorsetzen als Experte, ob der wirklich gut ist oder nicht, weil ich fand den jetzt gar nicht so schlecht dafür, dass ich ihn geträumt habe, weil wie geil wäre das denn? Man hat irgendwie einen Beruf und träumt einfach ständig die Dinge und schreibt dann einfach nieder und sagt, ja gut, dann, Arbeit getan für heute. Das ist wie, als wenn du irgendwie so ein Pakethaus arbeiten würdest und so ein Paketwaren oder so ein Logistikunternehmen und im Traum Pakete einräumen kannst, du morgens in die Firma kommst und es eingeräumt ist. Genau, ist alles schon fertig, du warst die Nacht hier. Du warst zwar nicht ansprechbar, aber du warst die ganze Nacht hier. Das ist etwa vergleichbar, oder nicht? Also wenn man unser Job absolut quasi im Traum machbar ist, total geil. Okay. Und deswegen liegt jetzt genau alles, meine große Hoffnung liegt jetzt an der Qualität dieses Sketches. Wenn der wirklich gut ist, dann habe ich, glaube ich, meinen Traumberuf gefunden. Dann kann ich meinen Beruf vollständig schlafend liegend machen. Und zwar, also es ist, sag ich mal, jetzt nicht der innovativste Sketch, weil das ist die klassische Methode von, wir nehmen etwas Bekanntes und fügen es in einer anderen Situation ein. Ne? Und du kennst ja diese Situation nach dem Fußballspiel, wenn die Fußballer interviewt werden, ne? So direkt nach dem Spiel. So, ja, hier Minute 180 war ja total scheiße, da kam dann irgendwie die blaue Karte und dann bin ich irgendwie ins Abseits gelaufen und dann habe ich ihn mit zweimal irgendwie in den Korb geworfen und das hätte eigentlich gar nicht sein dürfen. Und dann ganz laut Mau Mau vergessen zu rufen, aber hey, genau, ich habe aus Versehen zum Hotdog-Verkäufer gepasst und so, das lief alles nicht optimal. So, diese Interviews kennst du ja, ne? Und jetzt dachte ich mir, habe ich geträumt, man überträgt diese Situation auf ein klassisches Konzert, dass nach dem Konzert so die Musiker alle nochmal zurückgehen in die Dusche und interviewt werden und so, ja, was der Dirigent da bei Minute 30 gemacht hat im Takt 28, das ist ja wohl eine Riesensauerei, oder? Also das ist der Sketch. Auch eine Rockband oder so. Eine Rockband, die so, oder eine Metalband, die ganze Zeit die krasseste Show abfeiert und dann am Ende nochmal müssen sie dann zu so einem Field Reporter, der fragt, ja gut, bei Sekunde 523 haben sie jetzt nicht genau in Takt 7 das Fizz gespielt. Was war da los? Genau, ja. Da ganz langhaarige Menschen antworten. Ja. Also, findest du gut oder nicht? Ist okay. Findest du es besser als das, was ich sonst so schreibe im wachen Zustand? Ja. Okay, ja. Okay. Also, glaube ich, du solltest jetzt deinen Job in Zukunft im Liegen, im Schlafend ausführen am besten. Okay, danke schön. Du wirst jetzt Inception-mäßig an so eine Schlafmaschine angeschlossen und wir können dann deine Träume anzapfen. Und dann, und das nehmen wir dann, das quasi dann, bist du dann als Florentin Will, ja, der Autor. Ja. Weiß man jetzt nicht, ob das ein Kompliment ist oder nicht, ob ich will, dass mein Schlaf, ja, ich besser ist. Es ist definitiv eine Beleidigung. Es ist definitiv eine Beleidigung, das kann ich dir jetzt mal erklären. Gut, danke. Das ist genauso wie, wenn jemand sagt, letztens jemand getroffen hat und gesagt, ach Mensch, du bist ja gar nicht so fett, wie ich dachte. Wo man auch kurz nachdenkt, also, ich bin schon fett, aber du dachtest, aber ich sei so noch fetter. Ja, ja. Du dachtest die ganze Zeit, ich sei noch fetter. Von daher weiß ich Wir nicht. Haben ja letztes Mal über Nostalgie gesprochen, ne? Und ja, ich habe mal was mitgebracht. Also ich habe jetzt heute mal hier was mitgebracht. Und zwar will ich das mal kurz Fundstück anmachen. Der Woche. Woche. Pass Woche. Auf, pass auf. Ich mach's mal an, mal gucken, ob jemand was erkennt. Also ich habe was mitgebracht und ich mach's jetzt an. Ah. Oh. Okay, es ist noch, es, man erkennt schon. Pass auf. Ist das nicht toll? Das ist großartig. Passt das nicht so groß? Mein Herz geht auf. Nostalgie gerade? Oh. Lass es im Hintergrund noch ein bisschen weiterlaufen. Ich halte es noch hier dran. Geil. Und weißt du, was geil ist? Ich habe gerade letzte Woche habe ich mir die rote Edition auf Amazon bestellt. Weil meine Freundin und ich fahren dieses Jahr wieder zum Campen an irgendeinem See eine Woche lang. Und wir haben es zur Tradition gemacht, dass wir jedes Jahr einmal Pokémon durchzocken. Also ja, jeder für sich. Und ich habe allerdings meine Edition verloren im Umzug und mit der ganzen Berlin-Sache und so. Und deswegen habe ich das letzte Woche neu bestellt. Aber ich frage mich auch, also komponiert man das dann, also komponieren die das mit einem richtigen, mit richtigen Instrumenten oder komponieren das direkt auf so eine 8-Bit-Maschine? Ich glaube, die komponieren das direkt 8-Bit, ja. Also es gab ja sogar hier dieses Super Mario, nee, Dr. Mario oder so, da konnte man auf dem Gameboy dann auch selber Musik machen, selber 8-Bit-Musik. Ja, stimmt. Das war da tatsächlich ganz geil. Ich kann mal kurz ins Poké-Center reingehen. Das ist schon großartig, ne? Herrlich. Es war auch immer nervig, wenn man dann einmal zu lang auf einmal zu oft aufs A gedrückt hat und dann nochmal die Pokémon heilen musste. Ja. Was für mich, als ich war immer schon ein sehr pragmatischer Mensch, immer schon scheiße war, weil ich dachte mir, komm, die sind schon heile. Jetzt müsst ihr nicht nochmal irgendwie eure Geräte da anschmeißen. Das ist eine wahnsinnige Energieverschwendung. Wenn die Frau jetzt nochmal dieses Ding abfeuert, was da im Hintergrund die ganze Zeit so leuchtet, da ist ja im Hintergrund so ein Fenster, was die ganze Zeit so leuchtet, als wäre da irgendwie so riesen Elektroden, so Tesla-Spulen oder so angeschlossen. Ja, unter Starkstrom gesetzt. Es geht so unfassbar komische Dinge verlaufen da hinten ab. Und das macht ihr jetzt bitte nicht nochmal, weil die sind ja schon geheilt. Also warum jetzt nochmal? Ach so, nicht aus Zeit sparen, sondern aus Schutzreflex, dass du sagst. Nicht nochmal heilen. Ich dachte mir, das ist eine wahnsinnige Energieverschwendung. Denkst auch, doppelt heilen ist dann wieder schlecht. Also Plus ergibt Minus. Plus mal Plus ist immer Minus, ja. Das hat man merkt schon. Euch das, Kinder. Aber ich habe jetzt, also ich finde, ja, das, also man denkt, geil, ich hätte gerne wieder so einen Gameboy, aber es ist nicht so geil wie damals eigentlich, oder? Also es ist nicht, ich denke, das ist das Fazit, das wir zu Nostalgie ziehen können. Es ist halt die Erinnerung ist besser als die tatsächliche Sache. Ja. Das ist genauso wie Sex. Also ich weiß nicht. Das ist genauso wie, sag jetzt was, ich schneide dann die Pause weg. Sag mal was Lustiges jetzt. Komm. Ich gebe dir die Zeit. Was für eine unglaublich natürliche und angenehme Gesprächsatmosphäre. Nee, sag jetzt mal was Lustiges. Die Pause schneide ich weg. Mein Teil schneide ich weg. Hau mal raus. Sag jetzt mal was Lustiges. Ja, komm. Der Gedanke daran ist besser als die Sache selbst. Genauso wie... Ach mein Gott, da kann man nichts Lustiges sagen. Wenn euch da draußen was Lustiges dazu einfällt, Mister, deine Replier sind lustiger als du selbst. Ja, kannst du jetzt mal die Idee ficken hier. Es ist wirklich so, wenn mittlerweile deine Replier, deine... Ist aber nicht so, nein. Leute, nein. Die bei denen mittlerweile auch Tweets antworten, sind lustiger als du selbst. Damit musst du dich abfinden, das ist der Moment, das wo du... Das bringt mich jetzt in eine ganz unangenehme Situation. Das ist der Situation. Moment, wo du an deinem Zenit der Karriere angekommen bist. Nein, du vielleicht jetzt in Ruhe nein. Twitter ist Freestyle, Twitter ist Improvisation. Man wirft was rein, man kriegt was zurück, man kann nicht sagen, da ist jetzt einer besser als der andere. Du wirst die Feedline rein und die Punchline kommt da von deinen Followern zurück. Das ist eine sehr gute Taktik. Weiß ich nicht. Nein, das stimmt ja nicht. Du bist ein sehr lustiger Typ, auch privat. Ja, das ist sehr, sehr nett von dir. Ich hau jetzt mal einen Tweet raus. Nein, was ich aber kurz noch sagen wollte, es ist wirklich so. Also es ist nicht so geil. Dieser Gameboy ist nicht so geil, wenn man ihn in der Hand hat. Also das ist wirklich, der ist dick, der ist schwer, der Akku hält nicht lang, was auch immer, wie das heißt, keine Ahnung, wie man das nennt. Und dann ist die Beleuchtung auch nicht so geil. Wenn man in der Sonne steht, sieht man gar nichts mehr. Dann ist die Grafik ist auch nicht wirklich gut. Ich bin enttäuscht eigentlich. Also mit normalen Maßstäben kann man natürlich nicht weit kommen. Ist natürlich immer dieses Gefühl, was in der Hand zu haben, was man damals schon in der Hand hatte. Das ist, glaube ich, das, was Nostalgie ausmacht. Ja, das ist auch, wenn man auf Spotify mal wieder über so eine 90s-Playlist stolpert und sich denkt, oh geil, Saturday Night, Cotton Eye Joe, wie geil ist das? Und dann macht man die an und einfach nach 5 Minuten hat man so gut wie alles kaputt gemacht in seinem Raum, weil es einfach wahnsinnig wird. Man hört auch nicht jedes Lied zu Ende. Also nur die ersten 10 Sekunden sind geil, so die Erinnerung daran. Saturday Night und das war's schon. Ja, das reicht, danke. Genau. Das ist wie Beethovens Stück. Hatten wir das auch schon. Genau, Jamba hat es da eigentlich schon richtig gemacht. Ich habe mir tatsächlich damals, also wir reden jetzt über damals, ich habe mir im Jamba-Spar-Abo, habe ich mir einmal einen Klingelton runtergeladen, weil ich ihn haben wollte, von meinem Lieblingssong damals. Crazy Frog. Es war mein damaliger Lieblingssong Hey Ja von Outkast und ich hatte damals aber kein gutes Handy. Genau, ich hatte damals kein gutes Handy, sondern nur irgendwie so Monoton statt Polyphon oder Xylophon. Ich hatte nur Monoton. Das heißt, das Lied war dann wirklich, der Klingelton war wirklich so in etwa war dieser fucking Klingelton, wo ich mir echt dachte, wow, dafür habe ich jetzt ein 19,90 € Abo pro Monat abgeschlossen, um das teilzuhaben. Dann habe ich mir aber noch Is It Cause Cool von Musti runtergeladen und dann war alles wieder in Ordnung. Weil das ist der fucking coolste Song der Welt. Das stimmt wirklich. Aber auch nur für 10 Sekunden, danach habe ich noch keinen Bock mehr auf das Lied. Ja. Naja. Aber so ein bisschen ist er ja bei diesem neuen Jurassic Park Film. Da ist ja auch so ein bisschen so. Dinosaurier! Man braucht du nur musst genug aufpassen, dass sie dich nicht fressen. Das ist ja auch so ein bisschen damit, der ersten 10 Sekunden von dem Film denkt man, ja, cool, also das ist schon ganz geil, so ein Park mit Dinosauriern. Und es ist ja auch wie damals und so. Diese Momente zwischendurch, wo man denkt, geil, das war früher schon ein echt guter Film. Aber irgendwie reicht's auch nicht mehr für einen Film, dass nur mal wenn man diese Nostalgie-Momente so anschneidet. Nee, absolut. Und ich meine, das ist ja auch eine Geldmacherei und Maschinerie. Ne? Man hält uns ja an der Nostalgie fest, wir bringen jetzt einen neuen Film ran. Es kommt ein neuer Snoopy-Film, wo man natürlich auch sagt, geil, Snoopy, aber. Aber es ist in diesem Jahr auch extrem, ne? Also Mad Max knüpft an was Früheres an, dann kommt noch ein neuer Avengers raus, dann kommt noch ein Batman vs. Superman raus, dann kommt Jurassic Park raus, Star Wars raus. Ja, und meine ganzen Filmideen verrotten in der Schublade und niemand will sie. Slinky der Film, hallo. Okay. Was ist wollen für eine geile unsere, Idee? Wollen wir mal unsere Top 4 Filmideen raushauen? Ja, klar. Okay, warte mal. Dann fange ich gleich mal mit Platz, weil da müssen wir jetzt erstmal 20 Minuten schreiben oder wollen wir sie gleich anfangen? Entschuldigung uns kurz. Wir machen jetzt kurz. Wir sind mal kurz AFK. 20-minütige Pause. Warte, lass uns wirklich mal eine kurze Pause machen. Schneid es dann raus. Ja, okay, ab jetzt. Okay, mir fällt überhaupt nichts ein. Ja, lassen wir das lieber, oder? Okay, lassen wir das. So, wir sind wieder da, uns ist nichts eingefallen. Überhaupt nichts, gar nichts. Antiklimaktischste Punkt überhaupt. Aber wir brauchen trotzdem so einen Trenner mit so einer spannungsaufbauenden Musik, die Erwartungen strapaziert und dann kommen wir, indem wir sagen, hier sind wir wieder, wir haben keine Idee gehabt und dann kommt der Trenner wieder, okay? Hast du diese Ansprache von Jon Stewart gesehen? zu diesem Angriff auf diese Kirche in dieser schwarzen Gemeinde, wo ja in Amerika gerade wieder Schwarz versus Weiß hochkocht. Und Jon Stewart hat sich hingesetzt und gesagt, ja, mein Job ist es, sich die aktuellen Sachen anzuschauen und darüber Witze zu machen. Den habe ich heute nicht gemacht. Ich habe mir heute keine Witze ausgedacht und alle lachen, haha, was für ein toller Gag und so. Nee, ganz im Ernst, ich habe heute keinen einzigen Gag dabei und alle haha lachen, aber der zieht es wirklich durch. Der macht irgendwie einen 5-minütigen Monolog und sagt halt wirklich einfach ernst, was in Amerika irgendwie schief läuft und was das Problem ist. Und Albert, die Leute am Anfang lachen noch so an manchen Stellen, weil sie denken, das sei nur ein Scherz, aber es ist kein Scherz. Es ist wirklich, er hat einfach keinen einzigen Witz dabei, aber es ist total krass, es geht total einem total nah und es ist echt krass, den mal zu sehen, zu sagen so, nee, ich mache heute keine Gags, es liegt mir echt am Herzen, schaut euch an, Jon Stewart. Glaubst du, wir können das auch? Oh ja, das ist ja eine gute Idee. Wir können jetzt mal uns gegenseitig die ernstmöglichste Frage stellen. Jeder muss eine noch ernstere Frage dem anderen zurückstellen. Wir stellen ja immer so lustige Fragen wie, hahaha, was ist der Unterschied zwischen Slinky und Kartoffelbrei? Also eine klassische Frage. Aber stellen wir uns mal richtig ernste Frage. Und dann müssen wir auch ernst beantworten oder müssen wir die nicht ernst beantworten, sondern auch in unserem Na, wenn sie ernst Diktus. Genug ist, können wir sie schon beantworten. Also du fängst an. Ernste Frage. Stellen wir mal eine ernste Frage. Was war der erste Familienmitglied, was bei dir gestorben ist? Okay, ich kontere mit, bist du glücklich? Kannst du Liebe empfinden? Glaubst du, man kann alleine wirklich glücklich werden? Ist die Frisur dein Ernst? Okay, da muss ich abbrechen. Ich bin jetzt gerade so emotional geworden. Ich glaube, wir können das nicht so gut. Ich glaube, wir können nicht so gut ernste Fragen stellen. Wir sind eher so die unernsten Leute. Wir sind schon ein bisschen nah gegangen, ehrlich gesagt. Können wir vielleicht kurz eine Pause machen? Können wir vielleicht nochmal eine 5-minütige Pause machen? Warte mal. Nur weil die Folge kürzer ist, heißt es nicht, dass wir ständig Pause machen dürfen, ne? Ich muss mal kurz was machen, damit wir müssen wieder hochkommen. Warte mal. Warte ganz kurz. Ganz kurz. Noch ganz kurz. Ganz kurz. Da! Ich bin wieder 10 Jahre alt. Da. Hast du die Musik auch immer extra angelassen, auch bei jedem Event, irgendwie, wenn du im Restaurant warst, im Feind, mit den Verwandten, immer schön die Musik auf, damit es jeden nervt am Tisch und damit jeder hört, was du spielst. Klar, natürlich. Es ist schon toll. Auch die Musik ist echt toll. Also hat sich wirklich Mühe gegeben. So, ich bin ja gut drauf. Ich weiß nicht, apropos Musik. Wir wollten noch mal eine Folge zu Musik machen, ne? Ja, wir wollten mal eine Folge nur singend bestreiten. Also quasi eine Musical-Folge, wo wir alles, was wir sagen, singen. Aber auch mal Thema Musik. Ich habe letztens ein Lied gehört, das mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Und zwar habe ich den kompletten Sopranos-Soundtrack gehört. Aber ganz kurz mal eben. Ist heute eine Folge, wo wir quasi, ist es die zweite Folge der Woche, wo wir also auch nur eine Dreiviertelstunde lang reden müssen? Ja, das ist Express. Oder ist es die, ach so, also können wir schneller reden? Naja, was heißt eine Dreiviertelstunde? Lass uns eine halbe Stunde machen oder sowas. Ja, okay, alles klar. Weil das ist ja unfair, wenn wir statt einer Stunde zweimal 45 Minuten machen, dann haben wir uns ja auch halbe Stunde unfair. Also, dass jemand das von uns verlangt, finde ich auch irgendwie ein bisschen dreist. Aber es ist wirklich so, dass wenn Leute was kostenlos bekommen, dass sie dann relativ schnell dreist werden, oder? Sie wollen einfach mehr. Direkt, auch so Drohungen wie, ja, wenn man sich auf Podcast-Uwe verlässt, braucht man keine Feinde mehr und so. Solche Nachrichten. Wow, unfassbar schlagfertigen Hörer. Ja, und auch unsere unfassbar schlagfertigen Antworten. Und nichts. Unfassbar schlagfertigen Moderatoren, ja. Einfach nichts. Okay. Du hast Sopranos geguckt? Ich habe den Soundtrack von Sopranos. Also, ist ja auch tatsächlich Nostalgie ein bisschen. Sopranos, die beste Serie aller Zeiten tatsächlich. Und besticht natürlich auch mit ihrer genialen Musikauswahl. Ja, dann halt nicht. Schau dir was anderes an. Herzlich willkommen zu den besten Gesprächspartnern aller Zeiten. Und zwar über 6 Staffeln. Natürlich immer mit einer sehr guten Musikauswahl. Könnt ihr mal gucken bei Spotify. Sopranos Musik. Und da gibt's ein Lied. Und das führt eine Metapher an. Und es ist ein Liebeslied, singt eine Frau zu einem Mann. Ich hasse Frauen. Sie führt eine Metapher an. Ja, ich auch. Sie führt eine Metapher an, wie sie sich diese Liebesbeziehung vorstellt. Und ich finde diese Metapher sehr eingängig und sehr berührend tatsächlich. Und zwar singt sie, you'll be the captain. Ja, also du bist der Kapitän, also Okay, ergibt absolut Sinn im künstlerischen Rahmen. Sie will einen Mann, der bestimmt ist, der sie irgendwo hinführt. Durchs Leben ja. führt. Durchs Leben führt. Der Kapitän sie nicht ist ja so gegen einen Eisberg rasen lässt, das Leben gegen einen Eisberg rasen lässt und sie krepieren lässt, einen furchtbaren Tod. Genau, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen abenteuerlustig. Ne? Ein Kapitän ist ja, sag ich mal, jemand, der irgendwie das Weite sucht, das große Meer, die Unendlichkeit, den Horizont. Ja, aber auf stürmischen See klarkommt, aber auch auf der flachen. So. Ja, genau, der auf dem Horizont zu Hause ist, ja, der die Frau auch mal der aber auch den Wind kann. Braucht, um nach vorne zu kommen. Genau, der eine raue See Ruder. Braucht, ja. um ein guter Segler zu werden. Der aber auch ein Ruder in der Hand hat, ne? Und mit dem Ruder das Schiff steuern. Der aber auch ein Steuermann ist. Ja, aber der auch Segel hat. Oder auch mit einem Bugstrahlruder sehr akkurat in den Hafen einfahren kann. Ja, der aber auch eine Mannschaft hat, ne? Er macht's nicht alleine. Der aber auch in der Kombüse, sagen wir mal, ein gutes, deftiges Gericht zaubern kann. Ja, natürlich. Der aber auch unter Deck, sag ich mal, ordentlich auch mal einen, ne? Oder? Der aber auch mal den Mast hochklettern kann, um zu gucken, oh, wo ist denn Land in Sicht? Natürlich. Der aber auch mal an Land geht. Der nicht immer nur auf seinem Schiff bleibt, sondern auch mal an Land geht und sagt, hier, was ist denn mit dem Land los? Der aber auch von Bug bis Heck schon was am Kasten hat. Absolut. Der auch mal auf der Planke steht. Der auch mal durchs Bullau geschaut. Der auch mal ein paar Knoten hat. Der auch mal den Anker lichten kann. Okay. Auch mal jemanden Kiel holen kann, der mal sagt, wo es lang geht, wenn es hart wird. Der auch mal durchs Fernrohr schaut und guckt, ja, was ist denn da in der Ferne vielleicht? Der auch mal eine Karte lesen kann, der den Überblick hat, den Plan hat. Der auch mal vielleicht den Kompass in der Hand hat, um zu gucken, wo geht's denn hier hin? Durch welche Meerenge können wir denn dieses Mal unser Schiff steuern? Der sich auch mit den Sternen auskennt, der nach oben gucken kann, ja, der die Natur lesen kann, der weiß, wo es lang geht. Der auch mal das Echolot rausholen kann, um zu gucken, wie tief ist es denn eigentlich? Der auch mal vielleicht gar nicht so wichtig ist, weil es auf modernen Schiffen vielleicht den Kapitän gar nicht mehr in der Rolle gibt, ja, der mal abgeschafft werden kann, traditionell, romantisch, ja, auf eine alte Zeit hinweisend. Der auch mal einen Animateur spielen kann und mit seiner tollen Uniform aufs Deck gehen kann und mit den alten Omas, die von ihren Enkeln eine Kreuzfahrt geschenkt bekommen haben, um die mal loszuwerden. Jemand, der vielleicht mal auch in Rente geht, der nicht immer nur Kapitän ist, der auch mal sagt, nee, das war's für mich. Der auch mal eine Nebenrolle am Traumschiff spielt vielleicht. Absolut, der vielleicht gar kein Kapitän ist, sondern vielleicht nur der Hausmeister, der gesagt hat, oh, 10-jähriger Florentin, du willst mit dem Kapitän sprechen, das bin ich. Ja, vielleicht auch mal so jemand. Wir mussten diese Folge an dieser Stelle unterbrechen, da Florentin und Stefan das Ganze noch 10 Minuten weitergemacht haben. Wir geben die Folge jetzt wieder. Auf jeden Fall, das ist der Kapitän, ja, man hat ein Bild vor Augen, sie singt, du bist der Kapitän. So, ja. Jetzt, man denkt mal diese Metapher weiter, ja, wenn der Mann der Kapitän ist, was ist dann die Frau? Ja, also was könnte sie singen? Also du bist jetzt Autor, diese Künstlerin kommt zu dir und sagt, ich habe so eine Idee für ein Lied. Und zwar, ich möchte singen, you'll be the captain, I'll be... Dein erster Mat. Naja, aber das ist ja eher so eine hierarchische Situation, ja. Ne? Man möchte ja nicht jetzt irgendwie ja, vor allem dem Mann untergeordnet ja, sein. Früher wollten die Männer ja gar keine Frauen auf den Schiffen haben, weil die dachten, Frauen bringen Unglück. Genau. Ja. Das ist ja diese alte Seemannsweisheit. War das wirklich so oder war das nur so eine Ausrede? Nee, Frauen bringen echt Unglück. Das merkt man ja auch im echten Leben. Aber nur auf Schiffen generell, oder? Also das ist schon ein bisschen blöd. Ja, deswegen sind Kreuzfahrtschiffe ja auch immer eher männlich. Ja, aber was wäre deine Idee? Also wenn du jetzt einen Liebesbrief schreiben müsstest. Gute Frage. Und du würdest schreiben, du bist der Kapitän. Und ich bin ein blinder Passagier, der dich auf deine Reise begleitet. Wo auch immer du hinfährst, ich werde dabei sein. Werde mich aber verstecken. Aber blinder Passagier spricht jetzt nicht unbedingt für dein Selbstbewusstsein. Wenn du sagst, oh, blinder Passagier finde ich sogar gar nicht so schlecht, im Sinne von, ist es sogar verboten. Unsere Verbindung ist sogar verboten. Ja, genau. Also nur du weißt, dass ich an Bord bin. Ich bin immer an Bord. Egal, was du machst. Auch dieses blinde Vertrauen, dass man ja als blinder Passagier hast du ja null Einfluss auf die Route. Du hast ja keine Ahnung, wo es hingeht mit dem Schiff. Mhm. Und vielleicht bist du nächsten Tag in Timbuktu. Und es ist ja auch egal, wo es hingeht. Hauptsache, du bist auf dem Schiff. Hauptsache, du bist bei dem Kapitän. Genau. Wo das Schiff hinfährt, ist dir gar nicht so wichtig. Dir geht es darum, dass du mit dem Kapitän auf einem Schiff bist. Ja, das wäre mein Angebot. Das ist eine schöne Metapher. Ich löse mal auf. Ja. Der Songtext lautet folgendermaßen. You'll be the captain, I'll be no one. Ich bin niemand. Und als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir auch so, Das ist eine seltsame Metapher. Du bist der Kapitän und ich bin niemand. Und ich dachte, da könnte man jedes beliebige Wort weißt für jetzt, Kapitän einsetzen. Es hätte den gleichen Effekt. Ich hätte jetzt an deiner Stelle so die Angst, deshalb hätte ich auch diese Geschichte nicht erzählt, dass man, dass da irgendwas hintersteckt, was wir gerade nicht verstehen. Das also kann gut sein. Es kann echt sein, so niemand, hier die Reise des Odysseus, da war niemand ja auch eine Figur, der war dieser Zyklop und vor dem man sich retten wollte, Freitag, hat man niemand genannt, genau. Und ich weiß nicht, vielleicht haben wir daran irgendwas in der Sage nicht verstanden oder die kennen das einfach nicht. Und so Allgemeinbildung ist kein einfach. So altes Lied. Ich glaube, es ist nicht so gemeint. Aber mir hat die Metapher einfach so schön gefallen. Erstens erniedrigt sich die Frau vollständig, sagt, du bist der Kapitän, ja, der Höchste. Und ich bin nicht irgendwie dein Schiff oder der Wind in deinen Segeln, sondern ich bin niemand. Ich bin nicht mal anwesend. Aber auch so ein bisschen arrogant, ne? Weg. Nur zu behaupten, ja, ich bin zwar niemand, aber immer noch gut genug für dich. Immer noch gut genug für dich. Ja, oder vielleicht nicht. Vielleicht besingt sie ja auch, dass sie sozusagen keine Chance hat bei ihm. Aber ich finde es geil. Ich meine, man könnte, die Metapher hätte genau denselben Effekt, wenn man sagen würde, du bist eine Tomate und ich bin niemand. Das hat genau denselben Effekt, weil das ist wie durch Null teilen. Vielleicht ist so eine Wortreihenfolge, die Frauen total gut finden. Also wenn du von einer Frau gehst und sagst, hör mal, ich bin der Captain, du bist niemand, dass sie dann voll auf dich abfahren und denken so, wow, das ist das Schönste, was ich jemals gehört habe. Und für Frauen klingt das wahnsinnig toll. Aber so Männer haben einfach so das Gefühl, das ist für eine Metapher, das macht gar keinen Sinn. Ja, das ist eine seltsame Metapher, weil, also warum denn niemand? Das ist wirklich, ich glaube ja auch, das dass in allen Frauen so ein Chip eingepflanzt ist und wenn man etwas bestimmt, eine bestimmte Wortreihenfolge sagt, dass sie dann irgendwie anders. Das habe ich auch mal auf einer Website gelesen. Ich hatte mal so eine Mail bekommen, man sagt, mit diesen Techniken kriegen sie jede Frau rum, sie müssen nur die Sachen machen. Ja, und anders als du lese ich diese Mails und veranschaue sie, gelesen, sie für unsere ich Hörer. Ich habe keine Geld gezahlt. Ja, was muss man denn machen, um eine Frau rumzukriegen? Ja, habe ich nicht ganz gelesen. Jetzt mal einfach mal Butter bei die Fische. Wenn man jetzt gerade kein Kapitän ist und die Angebetete niemand ist, was also mir schon oft passiert ist, oder halt nicht. Das ist auch geil, wenn so eine Ballade mal einfach in die komplett falsche Richtung geht. Ja. So, du bist mein Kapitän und ich bin niemand. Und dann wird der Song plötzlich von so einer romantischen Ballade in so einer Emotional-Nummer, so in Selbstmitleid versinkende Frau, die plötzlich einfach anfängt zu schreien, so hysterisch. Das Lied endet einfach so, das Lied komplett irgendwie ab eine Minute 30 komplett in eine andere Richtung einschlägt. Ja, weil ich finde es so gut, dass man so eine Welt der Metapher aufbaut und die dann sofort verlässt. So sagt so, hey, du bist beim Schach die Dame und ich bin Platon. Aber das ist so, auch noch so eine Frage, die ich mir stelle. Früher wurden ja Briefe, also erstmal war teures Briefpapier war teuer. Leder, ja. Kuhhaut, man musste eine ganze Kuh schicken. Ja, und deswegen hat er mit der Hand geschrieben und man konnte es ja nicht so schnell wieder wegmachen, weil Tintenkiller ist ja auch eine Erfindung des späteren Jahres. Mhm. Und das heißt, Wörter, die erstmal standen, die konnte man dann nicht ändern. Und wenn dann man so eine Metapher anfangen wollte, wie du bist mein Kapitän, fuck, mir fällt kein anderes Pendant dazu ein. Ich bin niemand. Dann nehme ich halt niemand, weil noch ein Reim mir dazu einfällt oder so. Dann nimmt man das, glaube ich. Wann fing das denn an, dass man das löschen konnte, was man hingeschrieben hat? Gute das ist ein Frage. Ganz, das ist ein ganz interessanter Prozess. Wer war der erste Mensch, der etwas gelöscht hat, was auf seinem Papier steht? Oh. Nein, die Rubrik gibt's erst nächste Woche. Nee, gibt's keine Rubrik. Das ist die Expressfolge. Wir schneiden die Rubriken raus. Ja, da gibt's ja den legendären Witz von einem Comedian, ich weiß es gar nicht, wie er heißt, der an seinen Vater einen Brief schreiben wollte und schreiben wollte, I really, und hat sich verschrieben, er hat I rarely, also als selten, hat er geschrieben, I rarely, und dann hat er geschrieben, ja gut, was soll ich jetzt schreiben? Und dann hat er geschrieben, I rarely drive steamboats. Einfach so völlig ohne Zusammenhang. Ja, mir geht's ganz gut, ich bin in Hawaii und ich fahre relativ selten Dampfschiffe. Und naja, auf jeden Fall meine Frau und ich haben beschlossen, einfach so eingebaut. Ja, es war bei mir auch immer so. Die Post, ich musste damals immer, ich weiß auch nicht, meine Eltern haben mich immer gesagt, ja komm, ich schreib mal Postkarten, nehmen wir nicht Verwandten oder so. Und ich war immer schon jemand, der sehr impulsiv geschrieben hat und immer so Satzanfänge im Kopf hatte. Und habe ich die ja schon aufgeschrieben. Und dann habe ich die halt zum ersten Mal mit Kulli geschrieben, weil wir nur einen Kulli da hatten im Urlaub irgendwie. Und dann habe ich immer Satzanfänge geschrieben und die irgendwie komplett ins Nichts geführt haben. Und dann musste ich aber irgendwie den Satz zu Ende bringen. Und dann habe ich das auch immer so gemacht. Aber meine Postkarten waren immer mega weird. Ach, ich freue mich wirklich, wenn ich selber Großvater bin und einfach alle meine Enkel einfach dazu zwinge, mir Postkarten zu schreiben. Und dann kriege ich diese Postkarten, wo einfach unter Zwang, so mit zittriger Hand, wo an der Handfläche noch irgendwie Poolwasser ist. Blut. Und genau meistens, das Kind Blut wurde einfach aus dem Pool geholt und gesagt, du schreibst jetzt eine Karte an Großvater. Dann schreibt man sie mit zittriger Hand irgendwas so, ja, die Pizza ist ja lecker hier. In Italien. Die Tränen, oh. Tränentropfen auf der Postkarte zu sehen ist. Ja. Es gibt ja jetzt so ein Startup-Unternehmen, habe ich irgendwie gehört, da kann man quasi eine Postkarte kann man direkt vom Handy verschicken. Also du kannst auf das Foto klicken, was du gemacht hast, und das dann als Postkarte verschicken. Und dann kannst du als SMS, kannst du quasi den Text reinschreiben. Was aber irgendwie das voll uncool macht, weil das, die Postkarte besteht ja, der Sinn der Postkarte besteht ja darin, dass man etwas handschriftlich draufschreibt. Das hast du ja nicht mehr. Ich würde als Postbote auch jede Postkarte lesen. Also gnadenlos. Machen die doch jede. Auch. Machen die immer. Doch auch. Ja, ich schreibe teilweise auch liebe Grüße an den Postboten einfach nebenbei. Liebe Grüße an Harald. Gehört für mich mit dazu. Wenn da cool wenn dann plötzlich dann so eine Konversation draufsteht, wenn die Postboten dann auf antworten irgendwie. Ja. Und bevor der das dann erreichen soll, die Postkarte bekommt, ist dann mittlerweile schon so eine Konversation drauf, so ein Verlauf. Ja, das finde ich gut. So, ja, genau. You'll be the postman, I'll be no one. Das ist vielleicht auch ein ganz schönes. Würde noch mehr Sinn ergeben vielleicht. Lied. So ja, unzustellbar von mir, so nach dem Motto, die Post, die du mir schickst, ist unzustellbar und so. Ja. Wir sollten vielleicht mal zusammen einen Liebesbrief schreiben. Wir sollten mal mehr Metaphern machen. Ja, absolut. Metaphern sind eine feine Sache. Und wir können ja mal zusammen Metaphern einen Liebesbrief sind schreiben. Wie Schlagzeuge. Eine gute Metapher ist wie das I von Pixar. Weil das habe ich auch ist nicht ja die verstanden. Lampe, ne? Also. Aber warum? Ich habe auch mal an einem Tweet gearbeitet, weil ja das I wird immer kaputt gemacht, ne? In dem Pixar-Intro. Und da wollte ich schreiben irgendwie, ich war letztens im Krankenhaus und im Bett neben mir lag das I von Pixar. Aber dann dachte ich mir, das versteht niemand. Also wirklich kein Mensch versteht diesen Gag. Ja, ich glaube doch. Jetzt habe ich ihn jetzt irgendwie noch secondhand hier untergebracht. Naja. Entschuldigung, tut mir leid, ich schäme mich ein bisschen für den Gag. Ich bin dankbar. Ich bin immer dankbar, wenn du einen Gag unterbringst. Wenn du es mal schaffst, hier einen Gag unterzubringen. Ich bin immer dankbar. Auch so nahtlos, so völlig. Ich hab neulich ein Video von dir gefunden. Irgendwie so ein älteres von dir. Ich weiß auch nicht warum. Plötzlich ist es aufgeploppt bei mir. Und dann, da hast du was ausgesprochen, was ganz komisch ausgesprochen. Und ich würde mal kurz die ganze Community darauf aufmerksam machen wollen, dass du etwas ganz komisch aussprichst. Und würde dich mal bitten, den Namen des Landes auszusprechen. Es ist ein asiatisches, das größte asiatische Land. Indien. Nein, das andere. Russland. Asiatisches Land. China. Okay, und jetzt sag mal, hier zum Beispiel Chlor oder Natrium. Was sind das? Chemikalien. Okay. Ja, in diesem Sinne, wir haben. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so fallen wird, was Florentin da gerade gesagt hat. In diesem Sinne. Nee, ich wollte mal kurz, wir müssen mal kurz, wir haben eine halbe Stunde geredet, also wir sind quasi durch eigentlich mit unserer Express-Folge. Aber ich wollte mal kurz, die Community hat ein paar Sachen gesagt. Also, zunächst einmal, danke an Mr.txt für den Themenvorschlag. Wir sollen mal Kickstarter-Projekte thematisieren. Danke dafür erstmal. Danke für deinen Beitrag. Wir können ja ein eigenes Kickstarter-Projekt starten vielleicht und darüber reden und die Leute dazu bringen, dann Geld zu spenden. Dann danke an denjenigen, der mir das Bild vom Monopoly-Mann geschickt hat. Ja, vielen Dank dafür. Also Bilder werden immer gern gesehen und natürlich, also wenn wir jetzt gerade dabei sind, ich weiß nicht, wo du jetzt genau hin willst mit dieser ganzen Geschichte. Ich auch nicht. Aber natürlich ich auch immer die brillanten Bilder von der mit dem Schwanz weht. Fantastisches Bild hier, fantastische Fotomontage, wie ich der einsamen Mutter gewunken habe. Ganz fantastisch. Ja, toll. Vielen Dank dafür. Basti Fitz hat uns auch mit einem tollen Zitatbild beglückt. Vielen Dank, ihr seid die beste Community, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und ihr seid fantastisch. Das Podcast-UFO ist eine Bewegung. Ne? Und das für euch singen wir jetzt I'll Be There For You von The Rembrandts. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Dankeschön. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Das war es vom Podcast UFO. Wir sehen uns innerhalb der nächsten Folge, nächsten Woche nochmal wieder. Schon mit der nächsten so eine Folge. Dann kommt Folge 24. Was? Florentin schon ist gespannt, ich bin gespannt. Wir freuen uns darauf. Das war Folge 23,5 und wir sprechen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Wir heben ab. Tschüss.